Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Deutschland. Bernd Pirat heute mit einer kleinen Ankündigung für eine Mumble-Diskussion. Ich habe hier drei Leute, die das vorstellen wollen. Und ich möchte euch bitten, euch erstmal ganz kurz selber vorzustellen. Ja, hallo, ich bin Bernd TH. Manche kennen mich aus dem Bereich AG Umwelt. Ja, mein Name ist Jürgen Stemke. Ich bin aus dem Verband Niedersachsen und bin aktiv bei den Anti-Atom-Piraten und auch in den AGs Umwelt und Energie. Ja, ich bin der Georg Körber, im Netz bekannt als The Bug. Hauptsächlich unterwegs in der AG Umwelt und auch im Thema Energiepolitik. Ja, ihr habt's gehört, sehr viel Umwelt gerade genannt worden. Darum geht's auch. Bernd, sag doch mal ganz kurz, was, wann, wer, wie, wo. Ja, also das ist vielleicht Highlight zum Abschluss dieses Jahres. Wir haben den Bundesumweltminister Peter Altmaier bei uns zu Gast. Und zwar ist es am Donnerstag, den 20.12. im Dicken Engel hier, Mumble NRW, um 20 Uhr. Da werden wir drei anwesend sein, also der Guido, Jürgen und ich und der Bundesband, unser Parteivorsitzender, im Dicken Engel, wie gesagt, und moderieren wir die ganze Sache, die Kira. Das ist, denke ich mal, doch ein richtiges politisches Schwergewicht, was da kommt zum Diskutieren. Worüber gedenkt ihr denn zu reden? Ja, also wir wollen natürlich hier mal versuchen, in Erfahrung zu bringen, wie sich der Bundesumweltminister die Energiewende vorstellt und inwieweit das mit den Vorstellungen der Piraten, soweit diese bisher schon existieren, halt sich verträgt. Und ja, wie das Ganze halt zu gestalten ist und schauen, vielleicht können wir die eine oder andere Idee, die wir so haben, auch noch da reinbringen. Ja, und mit der Energiewende und Energiepolitik ist natürlich dann auch eine Altlast verknüpft, die wir haben, nämlich die Atomkraftwerke und auch der Umgang mit dem Atommüll. Und auch da würden wir gerne ein paar Fragen stellen. Jo, so, wenn wir ein bisschen an die einzelnen Themenbereiche rangehen, da wird's vermutlich losgehen mit ein bisschen allgemeineren Sachen, auch vielleicht piratischen Sachen wie Netzneutralität, das wir ja eigentlich beim Stromnetz ähnlich sehen wie bei dem Internetnetz, das wir hier alle nutzen. Und über die weiteren Fragen andererseits wollen wir auch nicht jetzt groß Kontroversen aufbauen, sondern wir wollen miteinander sprechen. Das war auch das Motto von der Veranstaltung, dass man sich einfach insgesamt austauscht und auch vielleicht einmal ein bisschen abseits der bisherigen Diskussion, die in der Öffentlichkeit geführt wird, ein paar Themenfelder besetzt, die so in den verschiedenen Fach-AGs, also AG Umwelt, AG Energiepolitik, die letzten 2-3 Jahre auch so mal diskutiert wurden. Das hört sich wirklich sehr interessant an. Gibt es auch einen Stream, den ihr übertragt, oder macht ihr es wirklich nur im Mumble? Nee, also es wird einen Stream geben. Da ist auf der Website auch inzwischen ein Artikel erschienen, wo unten die Links drin sind von Piratenstreaming, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es wird auch die Möglichkeit geben, sich per Telefon zu beteiligen und die ganze Veranstaltung wird natürlich auch aufgezeichnet, sodass man es hinterher nachhören kann. Um welche Website handelt es sich dabei? Die Website der Piratenpartei Deutschland, www.piratenpartei.de. Super, und soweit ich weiß, werdet ihr das Ganze auch aufzeichnen und hinterher noch zur Verfügung stellen für die Leute, die an dem Abend keine Zeit haben. Richtig, und das werdet ihr vom Krähennest ja wahrscheinlich dann auch irgendwo online stellen, denke ich, hoffe ich. Wenn ihr uns das zur Verfügung gebt, wird das bei uns auf dem Blog gehen und ich werde gucken, dass ich es auf YouTube bringe. Das geht doch sehr schön. Gibt es sonst noch was ihr dazu sagen wollt, was ich jetzt nicht gefragt habe? Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das laufen wird am Donnerstag. Ich bin da sehr interessiert, einfach mal direkt mit dem Peter Altmaier reden zu können, weil er ist ja doch eher, wie soll man sagen, etwas unkonventioneller für seine Partei und scheint ja recht offen zu sein und ich freue mich wirklich auf den Termin. Ja, so geht es mir im Prinzip auch. Ich habe ihn zwar schon mal auch live gesehen, an der Asse beim Anbohren, und mich schon ein paar Mal mit ihm auf Twitter unterhalten. Aber jetzt diesen Besuch finde ich doch auch ganz spannend und toll. Gut, ja, ihr habt es gehört. Oh, entschuldige. Sorry, jetzt waren wir doppelt. Ja, nee, können wir auch lassen. Du schneidest es bestimmt auch einfach raus. Kann ich machen. Ja, dann Ihr habt es gehört. Donnerstag, den 20.12. in Mammel NRW im Dicken Engel, 20 Uhr, der Herr Altmaier, unser Bundesumweltminister. Ihr kriegt weitere Informationen bei uns auf dem Blog und auf piratenpartei.de. Erscheint zahlreich, denn ich denke, das ist wirklich ein wahres Highlight zum Ende des Jahres, wie es gerade gesagt wurde. Bernd Jürgen Gerg, danke, dass ihr da wart und einen schönen Abend euch noch. Ja, danke dir auch. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.